Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute geboren am 1. August. Erster Teil. Der Sommer schien in diesem Jahr einen Sponsoringvertrag mit einem Gummistiefelhersteller abgeschlossen zu haben. Immerhin hatten die Menschen ein nettes Gesprächsthema, aber meine potenziellen Klienten schienen wasserscheu zu sein. Als es dann endlich warm wurde, flogen alle meine potenziellen Klienten in die Ferien. Deshalb war ich hocherfreut, Frau Aubichler kennenzulernen. Sie war extra aus Österreich angereist, um mir ein nettes Honorar zu überreichen. Ein bisschen was müssen Sie aber schon tun für Ihr Geld. Dachte ich mir's doch, dass auch dieser Fall einen klitzekleinen Haken hat. Sie soll mit meiner Mutter sprechen. Ist sie nicht damit einverstanden, dass Sie einen knackigen Schweizer Versicherungsvertreter heiraten? Ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben in der Schweiz. Soll ich Ihnen ein paar Kühe zeigen? Sie sollen meine Mutter dazu bringen, dass sie zu mir steht. Warten Sie hier, bis ich sie geholt habe. Na, nicht so. Meine Mutter soll endlich eingestehen, dass ich ihre Tochter bin. Dafür gibt es doch heutzutage Tests und DNA-Vergleiche. Sie weigert sich aber, an so einen Test zu machen. Es genügt, wenn Sie ihr ein paar Haare ausreißen. Ich will, dass Sie mit ihr reden und ihr klar machen, dass es besser ist, wenn sie dazu steht, dass sie mich damals in Österreich in einem Kloster abgegeben hat. Woher wissen Sie eigentlich, dass die Mutter, die Sie für Ihre Mutter halten, tatsächlich Ihre Mutter ist? Ich habe einen anonymen Brief gekriegt. Da steht drinnen, dass meine leibliche Mutter Judith Pfarr heißt und in der Schweiz lebt. Wissen Sie, damals habe ich mir ja gedacht, dass das Geburtsdatum stimmt. Aber das war leider ein Hinweis. Was für ein Geburtsdatum und was für ein Hinweis? Wie ich schon gesagt habe, ich bin in einem Kloster abgegeben worden. Oder besser, vor die Tür gelegt worden. Mit einem Zettel und auf dem ist gestanden, geboren am 1. August. Und Sie glauben, das war ein Hinweis auf Ihre Herkunft und gar nicht auf Ihr Geburtsdatum? Ja, ich habe schon vor ein paar Jahren einmal einen Privatdetektiv beauftragt, dass er nach meiner Herkunft forscht. Es ist dabei aber nichts rausgekommen. Vermutlich, weil ich gar nicht am 1. August auf die Welt gekommen bin. Also gut, ich werde der Frau einen Besuch abstatten. Aber ich kann Sie zu nichts zwingen. Sie könnten Sie aber ein bisschen einschüchtern. Mit einer Pistole oder mit meinem Charme? Egal, Hauptsache es nutzt was. Meine Klientin schrieb mir auf einen Zettel die Adresse des Hotels, in dem sie logierte. Auf der Rückseite des Zettels war Frau Pfarrs Adresse notiert. Ich mietete mir in einem Kaufhaus ein gewinnbringendes Lächeln, das ich mit ein paar Tropfen Aftershave vergoldete. Derart gerüstet besuchte ich Frau Pfarr. Diese Frau hat sich bei mir gemeldet, einfach so. Behauptet, dass ich ihre Mutter bin. Das ist doch Blödsinn. Wie die nur schon spricht, von mir hat sie das nicht. Frau Aubichler ist in Österreich aufgewachsen. Sie wurde dort als Baby in einem Kloster abgegeben. Na und? Weshalb kommt sie auf die absurde Idee, dass ich ihre Mutter sein könnte? Sie hat ihre Gründe. Und ich habe meine Gründe, weshalb ich nur ein Kind habe. Einen Sohn. Das reicht mir. Wenn ich daran denke, dass ich heute Großmütter künstlich befruchten lassen, wird mir schlecht. So einen wie meinen Sohn möchte ich nicht ein zweites Mal. Nein, danke. Ist das hier Ihr Schweinestall? Wo denken Sie hin? Sehe ich aus wie eine Schweinezüchterin? Ich bin Vizepräsidentin des Vereins. Kluge Schweine gehören nicht auf den Teller. Die Dummen aber soll man essen. So ist es. Es gibt kluge Schweine, die es verdient haben, ein langes Leben zu leben. Unser Verein existiert bereits seit über 20 Jahren. Lange bevor die Tierschützer aktiv waren. Wir kaufen den Bauern kluge Schweine ab und sorgen dafür, dass diese ein schönes Leben haben. Sie könnten die Patenschaft für eines dieser Tiere übernehmen. Ich schlage vor, dass wir uns gemeinsam mit Frau Aubichler an einen Tisch setzen und eines der weniger klugen Schweine essen. Ich weigere mich, mit dieser Person auch nur noch einmal zu reden. Die denkt sich doch nur etwas aus, um an mein Geld zu kommen. Kommt aus dem Waisenhaus und will sich jetzt ein schönes Leben machen, aber ohne mich. Ich habe mir alles hart erarbeitet. Seit 10 Jahren bin ich jetzt Vizepräsidentin des Vereins. Und in diesem Herbst werde ich zur Präsidentin gewählt. Da kann ich mir keine Gerüchte über mein Privatleben erlauben. In unserem Stiftungsrat sitzen wichtige Personen aus Kirche, Politik und Gesellschaft. Ich versuchte, mit einem der klugen Schweine Kontakt aufzunehmen, doch die Tiere beachteten mich nicht. Ein paar Anrufe später wusste ich, wo der Sohn von Frau Pfarr lebte. Er arbeitete als Automechaniker und er hatte viel Gutes über seine Mutter zu berichten. Privat? Detektiv? Hat meine Mutter Sie beauftragt, dafür zu sorgen, dass ich wieder einmal bei ihr anrufe? Oder will sie mich enterben? Weder noch. Es geht um eine Frau, die behauptet, dass sie die Tochter ihrer Mutter ist. Meine Mutter soll noch ein Kind haben? Das sieht ihr aber überhaupt nicht ähnlich. Das Kind wurde nach der Geburt vor einem Kloster ausgesetzt. Und das hingegen sieht ihr sehr ähnlich. Vermutlich bereut sie es, dass sie mit mir nicht etwas Ähnliches gemacht hat. Hat ihre Mutter irgendwann einmal darüber gesprochen, dass sie ein zweites Mal schwanger war? Meine Mutter, die hat praktisch überhaupt nie mit mir gesprochen. Ohne meinen Vater wäre ich seelisch verkümmert. Er ist jetzt aber auch schon eine Weile tot. Meine Mutter hat sich kaum um ihn gekümmert, auch nicht, als er krank wurde. Wir lebten ja einige Jahre in Deutschland und dort ist mein Vater auch begraben, aber ich glaube, sie hat sein Grab noch nie aufgesucht. Die Schweine sind ihr wichtiger. Wissen Sie, ob Ihre Mutter, bevor sie ihren Vater kennenlernte, mit einem anderen Mann zusammen war? Vermutlich war sie das. Auf den alten Fotos sieht sie ganz gut aus. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass ein Mann aus Leben lang Frauen aussucht, die entweder seiner Mutter ähnlich sind oder das pure Gegenteil. Und was trifft bei Ihnen zu? Das ist doch alles Mumpitz. Frauen sind sowieso alle gleich. Sie verlieben sich in einen Mann, weil er so ist, wie er ist. Und wenn sie mit ihm zusammen sind, versuchen sie, ihn zu ändern, damit er nicht mehr so ist, wie er ist. Und wenn er dann nicht mehr so ist, wie er war, werfen sie ihm vor, dass er sich verändert hat. Und lassen sie scheiden. Gegen ein entsprechendes Honorar könnte ich versuchen, Sie und Ihre Mutter zu versöhnen. Sehen Sie, das ist auch so etwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Wieso heißt das versöhnen? Haben nur Söhne solche Probleme? Müssen sich Töchter mit ihren Müttern nie vertöchtern? Ich habe ja nur eine durchschnittliche Schulbildung. Aber ich mache mir trotzdem meine Gedanken. Zum Beispiel das mit dem Klima. Ich glaube, daran sind die Terroristen schuld. Die manipulieren das Wetter und niemand merkt etwas, bis es zu spät ist. Er nahm einen großen Schraubenschlüssel in die Hand und demonstrierte mir, was er mit den Wettermanipulatoren anstellen würde, wenn man ihn ließe. Ich ließ ihn zurück in seiner Werkstatt. Am Abend traf ich mich mit meiner Klientin zu einem Spaziergang in der Innenstadt. Da ist richtig schön. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Ihre Mutter weigert sich aber, sie als Tochter anzuerkennen. Und ohne handfeste Beweise können wir kaum etwas unternehmen. Was ist mit dem anonymen Brief? Kann ich den mal sehen? Den habe ich verloren. Sie haben das einzige Beweisstück verloren? Ich weiß, das ist unverzeihlich. Ich habe ihn im Zug immer und immer wieder gelesen, auch wie ich am offenen Fenster gestanden bin. Kann es altersmäßig überhaupt hinhauen? Frau Pfarr ist nicht gerade die Jüngste. Ich leider auch nicht mehr. Sie dürften nicht viel älter sein als Ihr Sohn. Das würde heißen, dass Sie entweder den gleichen Vater haben oder dass Frau Pfarr unmittelbar davor einen anderen Freund hatte. Aber das kann man doch herausfinden. Sicher kann man das, kann man. Wenn Sie bereit sind, mir die Auslagen und Spesen für ein paar Wochen zu bezahlen, mache ich das gerne. Aber mehr als das, was ich Ihnen schon gegeben habe, habe ich gar nicht. Dann hat sich mein Auftrag hiermit erledigt. Bitte, versuchen Sie es noch einmal. Was wollen Sie eigentlich von Frau Pfarr? Eine finanzielle Abfindung? Aber okay. Ich bin im Kloster aufgewachsen. Geld hat mir noch nie etwas bedeutet. Wie eine brave Klosterschülerin sehen Sie aber nicht gerade aus. Bin ich ja nicht. Wie wäre es, wenn wir anschließend gemeinsam essen gehen würden? Meinetwegen. Aber weder in ein Kloster noch einen Schweinebraten. In einer Stunde? Ich ziehe mir nur noch was anderes an. Sie lächelte und winkte mir zum Abschied. In diesem Moment wusste ich nicht, dass es beinahe ein Abschied für immer war. Denn nur wenig später hörte ich einen Aufprall, Schreie und eine Menge aufgeregte Stimmen. Als ich mich dem Unfallort näherte, lag meine Klientin regungslos am Boden und ein Passant stammelte fassungslos das Wort »Fahrerflucht«. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Geboren am 1. August, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute geboren am 1. August, der Teil. Was bisher geschah? Frau Aubichler ist in einem österreichischen Kloster aufgewachsen, glaubt aber durch einen anonymen Hinweis, dass ihre leibliche Mutter Schweizerin ist. Maloney soll mit der Frau sprechen. Diese glaubt, dass Frau Aubichler nur hinter ihrem Geld her ist. Auch Frau Pfarrs Sohn glaubt nicht, dass seine Mutter noch ein Kind hat. Wenige Minuten nachdem Maloney seiner Klientin von seinen erfolglosen Bemühungen berichtet hat, wird diese von einem Auto angefahren. Meine Klientin hatte Glück gehabt. Sie wurde zur weiteren Abklärung ins Spital gebracht, doch mehr als ein gebrochenes Bein, Schürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung schien sie nicht erlitten zu haben. Da es sich um einen Fall mit Fahrerflucht handelte, war ein größeres Aufgebot an Polizei am Unfallort, der genau genommen ein Tatort war. Üble Sache, Maloney. So wie es aussieht, gibt es nur einen echten Zeugen. Nach den Verletzungen zu beurteilen, war der Wagen nicht allzu schnell unterwegs. Ich vermute, dass es ein ganz normaler Unfall war. Der Fahrer oder die Fahrerin verfiel in Panik und fuhr weiter. Normalerweise melden sich solche Personen kurze Zeit später, weil sie einsehen, dass sie einen Fehler begangen haben. Und wenn der Unfall vorsätzlich verursacht wurde? Vorsätzlich? Sie meinen eine Art Anschlag? Ist die Frau eine Politikerin? Nein, sie ist Österreicherin. Das wäre immerhin ein Motiv. Tatsächlich. Fremdenfeindlichkeit, Maloney. Leider trifft man sie überall an. Und woran soll der Täter erkennen, dass sie eine Fremde ist? Das werden wir herausfinden, Maloney. Zuerst aber werten wir die Spuren aus und befragen den einzigen Zeugen. Sind Sie das? Ja, Moser. Ich bin Amateurfilm. Sehr gut. Sie haben also voll draufgehalten. Ich? Ja. Ja, also die eine Hand hier, so richtig auf die Kamera. Sie haben den Unfall gefilmt? Ja, so nicht direkt. Unfälle kann man nicht indirekt filmen. Indirekt geht nur im Fußball. Haben Sie gefilmt oder nicht? Ja, also eigentlich erst nachher, als die Frau da liegen sah. Sie haben die Frau gefilmt, anstatt ihr zu helfen? Ja, ich finde, jeder soll das tun, was er am besten kann. Der Film und die Kamera sind beschlagnahmt. Auf der Stelle. Ja, aber das geht nicht, Sie. Das ist Privateigentum. Das ist Beweismaterial. Vielleicht haben Sie ja aus Versehen etwas Wichtiges gefilmt. Ja, aus Versehen filmt man nie etwas Wichtiges, das weiß ich. Da muss man sich schon etwas vornehmen. Ich dachte zuerst daran, das Video dem Lokalfernsehen zu verkaufen, aber ehrlich gesagt finde ich das ein wenig unmoralisch. Deshalb werde ich den Film jetzt nur meinen Freunden verkaufen. Die Kamera wurde beschlagnahmt und der Polizist versuchte in der tiefstehenden Sonne auf dem kleinen Monitor etwas zu erkennen, scheiterte aber kläglich. Da ich einen leisen Verdacht hatte, wer hinter dem vorgetäuschten Unfall stecken könnte, besuchte ich umgehend Frau Pfarr. Sie dankte es mir auf ihre Weise. Ich werde gegen Sie eine Unterlassungsklage erwirken. Sie wollen, dass ich es unterlasse, mit Ihnen zu reden? So ist es. Sie kommen ungefragt hierher und verunsichern die Schweine. Ich glaube, ich verunsichere Sie und nicht die Schweine. Mich kann niemand verunsichern. Frau Aubichler liegt verletzt im Krankenhaus. Möglicherweise hat sie den Fahrer oder die Fahrerin erkannt. Na und? Ich hoffe, die Frau ist gut versichert und kommt nicht auf die Idee, mir die Rechnung zu schicken. Sie glaubt immer noch, dass Sie ihre Mutter sind. Die Leute glauben auch an UFOs und an Himmel und Hölle. Lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe. Ich muss mit diesen Schweinen ein paar Tests machen. Sie sprechen mit den Schweinen? Das erinnert mich an einen alten Fall. Da gab es einen Bauern, der glaubte, dass eines seiner Schweine sprechen könne. Schweine können nicht sprechen. Aber sie sind fähig, sich Dinge und Personen zu merken. Ich werde den Schweinen jetzt Fotos einiger Bundesräte zeigen. Danach betrachte ich zusammen mit den Schweinen im Fernsehen die Tagesschau. Die intelligenten Schweine erkennen einen Bundesrat sofort, wenn sie ihn zuvor auf einem Foto gesehen haben. Ich verzichtete darauf, mir das Spektakel anzuschauen. Der zweite Verdächtige war zu Hause und nicht alleine. Im Fernsehen dröhnten Rennwagen, doch weder er noch die Frau an seiner Seite schauten dem Spektakel zu. Ohne Motorengeräusche werde ich nervös. Autos sind meine Leidenschaft. Dann nutzen Sie jede freie Minute, um die Luft zu verbessern. Sind Sie ein Grüner oder können Sie sich kein eigenes Auto leisten? Weder noch. Ich liebe warme Motorhauben. Darf ich mir mal Ihre einmal genauer ansehen? Spricht er von mir? Lassen Sie Doris in Ruhe. Wir kennen uns erst seit ein paar Wochen. Dann sind Sie Tag und Nacht zusammen. Was soll die blöde Fragerei? Wer sind Sie überhaupt? Er ist Privatdetektiv. Echt? Oh, was du für Leute kennst. Also Doris arbeitet in einem Tankstellenshop. Wir teilen unsere Leidenschaft für Autos und für die Freiheit der Landstraße. Vor 2 Stunden fuhren Sie aber nicht über Lande. Vor 2 Stunden waren wir schon hier in der Wohnung. Benötige ich vielleicht ein Alibi? Frau Aubichler ist angefahren worden. Wer ist Frau Aubichler? Hast du mir schon von ihr erzählt? Das ist die Verrückte, die glaubt, meine Schwester oder Halbschwester zu sein. Ach die. Ich habe dir doch gesagt, du sollst dich für einen Test zur Verfügung stellen. Die können heute ganz einfach herausfinden, ob sie mit dir verwandt ist. Ja, und was ist, wenn sie tatsächlich mit mir verwandt ist? Meine Mutter ist nicht reich. Gerade genug für dich und für mich. Und für ein schnelles Auto. Irgendwann natürlich. Ein Alfa Romeo? Oder sogar ein Porsche? Oh, das wäre toll. Kannst du dich nicht mit ihr versöhnen und dann einen Teil des Erbes vorbeziehen? Seine Miene verdüsterte sich. Offenbar hielt er eine Versöhnung nach wie vor für unmöglich. Seine Freundin drängte mich, ein wenig aus meinem Berufsalltag zu erzählen. Ich gab die Geschichte einer langweiligen Observierung zum Besten. Als sie gähnte, ging ich. Am nächsten Tag traf ich im Spital auf Schwierigkeiten und auf die Polizei. Na, Maloney, hat eine resolute Krankenschwester Ihnen den Zutritt zu Frau Aubichlers Zimmer untersagt? Alle weigern sich sogar, mir die Zimmernummer zu nennen. Dabei bezahle ich meine Krankenkassenprämien pünktlich und renne auch nicht wegen jeder unsinnigen Erhöhung zum Kassensturz. Frau Umständen geht es den Aubichler entsprechend gut. Hä? Nein, umgekehrt. Geht es den Guten, den Aubichlern entsprechend umständlich? Ist egal, Maloney. Sie hat nichts gesehen. Der Wagen kam von hinten. Und auf dem Video des Zeugen war auch nichts zu sehen. Der zoomte wie ein Verrückter und schwenkte die Kamera, als wolle er darin Schlagsahne produzieren. Hobbyfilmer müssen alle gezwungen werden, einen Filmkurs zu besuchen, bevor sie eine Kamera bedienen dürfen. Immerhin geht die Polizei jetzt nicht mehr von einem Unfall aus. Kommen Sie darauf. Alles deutet auf einen Unfall hin. Und weshalb sind Sie dann hier? Reine Vorsichtsmaßnahme. Falls die Frau tatsächlich vorsätzlich verletzt wurde, möchten wir eine Eskalation vorbeugen. Wir haben deshalb ganz diskret 2 Beamte vor dem Zimmer postiert. Er ging und ich ging in den kleinen Blumenladen gegenüber. Mit meinem schönsten österreichischen Akzent fragte ich die beiden Beamten, wie es um meine Tochter bestellt sei. Sie kratzten sich ratlos am Kopf und ließen mich nach einigem Zögern in das Zimmer. Einer von ihnen postierte sich neben dem Bett und wunderte sich darüber, dass sich in Österreich Vater und Tochter siezten. Mir geht's gut und ich hasse Blumen. Das macht nichts. Sie dienten nur, um die Polizei zu bestechen. Der Fall hat sich erledigt, Maloney. Tatsächlich. Hat Frau Pfarrer gestanden? Sie ist nicht meine Mutter. Das war alles nur Irrtum. Sie hat mit Ihnen gesprochen? Ja, und sie hat mich überzeugt. Der anonyme Brief war wahrscheinlich nur ein übler Scherz. Kann es sein, dass Ihnen Frau Pfarr Geld angeboten hat? Geht Sie das etwas an? Die Blumen nehme ich auf meine Spesenrechnung. Ja, nur zu. Ich werde wieder nach Österreich zurückfahren, sobald ich da raus kann. Und ich möchte jetzt wieder meine Ruhe haben. Vielleicht bringen Sie das nächste Mal dem Herrn Polizisten ein Deo mit, Herr Maloney. Der Beamte lief rot an und ich machte mich aus dem Staub. Vor dem Spital schmiss ich die Blumen in einen Abfalleimer und erntete dafür erboste Blicke einiger Passanten. Ich wechselte die Straßenseite und machte eine überraschende Entdeckung. Frau Pfarr ging nur wenige Meter vor mir. Da ich nichts Gescheiteres zu tun hatte, tat ich, was ich in solchen Situationen immer tue, die Verfolgung aufnehmen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Geboren am 1. August, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute geboren am 1. August, 3. und letzter Teil. was bisher geschah. Frau Aubichler ist in einem österreichischen Kloster aufgewachsen, vor dem sie ausgesetzt worden war. Nachdem sie einen anonymen Brief erhalten hat, glaubt sie, dass ihre leibliche Mutter in der Schweiz lebt. Maloney soll den Kontakt zu ihr herstellen, doch diese verneint, eine Tochter zu haben. Maloneys Klientin wird von einem Auto angefahren und der oder die Täter begehen Fahrerflucht. Im Spital will Frau Aubichler plötzlich nichts mehr vom Auftrag an Maloney wissen. Ich folgte Frau Pfarr unauffällig. Sie hatte ein ganz nettes Tempo drauf für eine Frau in ihrem Alter. Glücklicherweise wurde sie immer wieder durch Verkehrsampeln aufgehalten. Schließlich betrat sie einen kleinen Friedhof und blieb lange vor einem Grab stehen. Ohne sich umzublicken, ging sie wieder. Ich trat vor das Grab und staunte nicht schlecht, als sich eine junge Frau näherte. Sie ist jeden Tag hier. Nur für ein paar Minuten. Und weshalb sind Sie hier? Fürchten Sie die Konkurrenz? Ich dachte, Sie arbeiten in einem Tankstellenshop. Diese Woche habe ich Spätschicht. Helmut hat mir gesagt, ich solle unauffällig seiner Mutter folgen. Und weshalb möchte er, dass Sie das tun? Er hatte kaum Kontakt mehr zu ihr. Er möchte einfach wissen, was sie so treibt, mit wem sie sich trifft. Er hat aber nicht vor, seine geliebte Mutter aus dem Weg zu räumen. Helmut? Er würde so etwas nie tun. Wissen Sie, wer dieser Lothar Wild war? Keine Ahnung. Aber Frau Pfarr muss ihm sehr nahe gestanden sein. Er ist erst vor einem halben Jahr verstorben, mit 65 Jahren. Damit dürfte er etwa gleich alt sein wie Frau Pfarr. Eine heimliche Liebe. Oh, wie romantisch. Heimliche Liebe und heimliches Kind passen ganz gut zusammen. Dann hat Helmut doch eine Halbschwester. Das werde ich herausfinden. Garantiert. Darf ich Sie bei der Arbeit begleiten? Nein, danke. Was haben Sie für ein Sternzeichen? Ich bin im Zeichen des Singles geboren. Ich bin Steinbock. Helmut ist auch Steinbock. Normalerweise geht es nicht. Aber ich glaube, wir passen ganz gut zusammen. Boah, jetzt muss ich aber weg hier. Auf dem Friedhof kriege ich immer Gänsehaut. Sie zeigte mir ihren Arm. Er war hübsch anzusehen. Ich fuhr zurück in mein Büro und nervte ungefähr ein Dutzend Personen, die sich mit Melderegistern, Grabsteinen und Hinterbliebenen auskannten. Am nächsten Morgen hatte ich alles, was ich brauchte. Stefan Wild, der Sohn des verstorbenen Lothar Wild, lebte in einem kleinen Haus am Waldrand. Das Haus habe ich von meinem Vater geerbt. Es musste allerdings einiges renoviert werden. Weshalb interessiert sich ein Privatdetektiv für meinen Vater? Sagt Ihnen der Name Judith Pfarr etwas? Das war keine gute Idee. Was war keine gute Idee? Der anonyme Brief. Ich bereute es schon, nachdem ich ihn eingeworfen hatte. Sie haben Frau Aubichler den anonymen Brief geschrieben? Ich fand in der Hinterlassenschaft meines Vaters Briefe und Aufzeichnungen. Darin war von einem Mädchen die Rede. Mein Vater hat es offenbar schwer bereut, was damals geschehen ist. Er war der Vater von Ruth Aubichler. Das bezweifle ich. In den Briefen, die er offenbar nie abschickte, ist immer nur die Rede von den Mädchen. Und natürlich von Judith Pfarr, an die er die Briefe schrieb. Aus den Briefen geht hervor, dass Frau Aubichler Judith Pfarrs Tochter ist. Nicht direkt. Aber ich schloss es daraus. Bis ich vor einigen Tagen andere Notizen fand. Die sind jüngeren Datums und eine Art Geständnis. Darf ich die Notizen lesen? Nein, das möchte ich nicht. Aber ich bin bereit, darüber zu sprechen. Woher wussten Sie, in welchem Kloster Frau Aubichler aufwuchs, wie sie hieß und wo sie lebte? Mein Vater hat in den vergangenen Jahren gezielt nach ihr gesucht. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Weil er Frau Pfarr half, das Baby nach Österreich zu bringen. Ja, davon können wir ausgehen. Doch dieser Tat ging offenbar eine andere Tat voraus. Was denn? Noch ein andere Teil? Nein, aber nach dem, was mein Vater notiert hat, gehe ich davon aus, dass er und Frau Pfarr damals ein Kind entführt haben. Ruth Aubichler ist von den beiden entführt worden. Nie hätte ich meinem Vater sowas zugetraut. Er war immer so ein ängstlicher, scheuer Mann. Und wie ich ihn dafür manchmal gehasst habe. Meine Mutter hat ihn tyrannisiert. Er musste den Abwasch machen und auch die Wäsche. Ich war 7, als ein Nachbarskind gesehen hat, wie mein Vater im Garten Wäsche von der Leine nahm. Danach wurde ich von den Nachbarskindern gemieden. Das hab ich geprägt bis heute. Ich gebe meine Wäsche immer in die Wäscherei. Auf der Fahrt in mein Büro überlegte ich mir, welche Wäscheleine mein Leben geprägt hat. Doch mir fiel keine ein. Vermutlich war ich nur Privatdetektiv geworden, weil bei uns zu Hause zu viel schmutzige Wäsche herumlag. In meinem Büro lag keine schmutzige Wäsche, dafür saß am Nachmittag eine junge Frau auf dem Besucherstuhl. Frau... Helfen! Helmut ist verschwunden. Ich kann ihn nicht mehr auf dem Handy erreichen. Vielleicht hat er mit Ihnen Schluss gemacht. Nein, ich befürchte, dass er sich mit seiner Mutter getroffen hat. So schlimm kann das nicht sein. Sie hat ihn gestern Abend angerufen. Er war danach völlig aufgelöst und fuhr weg, ohne mir etwas zu sagen. Sagte er, was ihm seine Mutter mitgeteilt hatte? Nein, aber es muss etwas Verstörendes gewesen sein. Sie haben seine Mutter in den letzten Tagen beobachtet. Wo, glauben Sie, könnten die beiden stecken? Seine Mutter besitzt ein Ferienhaus. Vielleicht sind Sie da? Dann nichts wie hin. Vielleicht sollte ich noch die Polizei verständigen. Meinetwegen, aber versprechen Sie sich davon nicht allzu viel. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Wie wenn etwas Schreckliches passiert ist. Mütter sind zwar manchmal Nervensägen, aber sie sind nur in Ausnahmefällen fähig, ihre eigenen Kinder zu töten. Ich hoffe, Sie haben recht. Insgeheim hoffte ich mit ihr. Was ich zuvor von Stefan Wild erfahren hatte, warf ein ganz neues Licht auf den Fall. Und vor allem auch auf Frau Pfarr. Nach einigen Irr- und Umwegen kamen wir vor dem Ferienhaus an. Die Polizei war bereits da. Frau Pfarr ließ uns bereitwillig eintreten. Ihr Sohn lebte noch, war aber an einen Stuhl gefesselt und machte einen verzweifelten Eindruck. Hilf mir, Doris! Meine Mutter will mich töten! Verdient hättest du es, aber ich werde dich nicht töten. Sie sind beide verhaftet, auf der Stelle. Fesselspiele zwischen Müttern und Söhnen sind abartig und unmoralisch. Das sind keine Fesselspiele! Sie meint es ernst! Du hättest es nicht tun dürfen, Helmut. Was hätte er nicht tun dürfen? Seine eigene Mutter wollte er erpressen. Und was hatte er gegen sie in der Hand? Sie ist die Mutter von Ruth Aubichler. Sie hat der jungen Frau Geld gegeben, damit sie schweigt. Moment mal, Aubichler, sagten Sie. War das nicht die Frau, die ihren Ehemann mit einer Bratpfanne erschlagen hat? Frau Aubichler wurde angefahren von Frau Pfarr. Absichtlich. Du warst es also doch, Mutter? Wenn diese Geschichte ans Licht kommt, habe ich keine Chance, im Herbst zur Präsidentin gewählt zu werden. Was für eine Geschichte und was für ein Licht. Ruth Aubichler ist nicht Frau Pfarrs Tochter. Nicht? Ja, wozu denn der ganze Aufwand? Frau Pfarr hat zusammen mit ihrem damaligen Freund ein Baby entführt. So war es doch, oder? Das wird ja immer schöner. Ich verhafte sie auf der Stelle. Das ist doch längst verjährt. Ein Baby entführt? Mutter, du warst eine Kriminelle. Es war eine Schnapsidee. Aber damals glaubten wir, leichtes Geld zu machen. Aber es ist alles schiefgelaufen. Wir wollten das Kind eines Industriellen entführen. Stattdessen entführten wir das Kind einer Drogensüchtigen. Es war eine Verwechslung. Da gab es natürlich kein Geld zu erpressen. Weshalb aber brachten Sie das Kind nicht einfach zurück zu seiner Mutter? Unser Plan war, mit dem Kind nach Österreich zu fahren. Lothar hätte dann in der Schweiz die Lösegeldübergabe erledigt und ich das Kind vor einem Spital ausgesetzt. Als wir aber im Radio erfuhren, dass es das falsche Kind war, warteten wir zu. Schließlich erfuhren wir, dass die Mutter schwer drogensüchtig war und das Kind vernachlässigt hatte. Dann schlossen wir uns, das Kind vor einem Kloster auszusetzen. Damals war die Welt noch kein Dorf. Niemand hat davon erfahren. Mutter, das ist eine ungeheuerliche Geschichte. Du musst ein Buch darüber schreiben. Das wird ein Bestseller. Das arme Kind. Und du denkst nur an Geld. Darf ich dich daran erinnern, dass das arme Kind auch Geld genommen hat? Schweigegeld. So ist das Leben. Lassen Sie mich zusammenfassen. Erpressung, versuchter Totschlag, Paraflucht, das genügt. Mit einem guten Anwalt ist noch alles möglich. Wenigstens für mich. Ich hoffe, Sie täuschen sich. Und ich hoffe, dass ich gut über dich hinwegkomme, Helmut. Du willst mich verlassen. Jetzt, wo ich dich wirklich brauche. Ruhe jetzt! Sonst mache ich von meiner Dienstwaffe Gebrauch. Es wurde mucksmäuschenstill in dem Haus. Frau Pfarr wurde wegen versuchten Mordes zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, während ihr Sohn mit dem Schrecken davon kam. Die echte Mutter meiner Klientin lebte nicht mehr. Frau Aubichler trug es mit Fassung und kehrte nach Österreich zurück. Ich hörte nie wieder etwas von ihr. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Geboren am 1. August, dritter und letzter Teil.